Wer hat den verschiedenen Ständen ihre besonderen Pflichten auferlegt? Gott selbst hat den verschiedenen Ständen ihre besonderen Pflichten auferlegt, weil sich diese aus seinen göttlichen Geboten ergeben. Das versteht man natürlich heute überhaupt nicht mehr, wenn ein Mensch machen will, was er will, sich an nichts mehr gebunden glaubt. Deswegen liegt hier vieles im Argen. Jeder, der einen Beruf wechselt, irgendwie aus irgendeinem Grund oder kein Grund oder nur Lust und Laune von einem Arbeitsplatz zum anderen wandert, ist halt die gewisse Unbeständigkeit, die durch die Zeitumstände, durch gesellschaftliche Umstände verstärkt werden, weil keine Standesvertretungen, Standesgruppen mehr da sind, die die Leute auf dem eingeschlagenen Weg erhalten und bestärken.